Klangfassade. Diese Aufnahmen stammen vom Montmartre, einem der vielen Wahrzeichen von Paris. Der große Treppenaufgang ist ein Sammelbecken von Einheimischen und Touristen, die sich dort in der Vorweihnachtszeit den Blick über die Millionenstadt nicht entgehen lassen wollen. Ha ha ha!